Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. 4. Dezember, Gaga-Anträge. Politik soll seriös sein und meist ist Politik ein trockenes, ernstes Geschäft. Für unseren Geschmack manchmal zu dröge, zu ernst. Und Piraten wollen anders als andere sein. Deshalb findet ihr bei uns nicht nur die Begründung zum Entschließungsantrag des 7. Änderungsantrags zur Neufassung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes, sondern auch skurriles, verrücktes, nicht ganz so ernst gemeintes. Wir haben für das heutige Türchen die lustigsten Partei- und Wahlprogrammanträge der Piratenpartei gesammelt und stellen sie mit einem Augenzwinkern vor. Augsburger Puppenkiste. Die Piraten NRW setzen sich für eine komplette Wiederholung aller Augsburger Puppenkisten im öffentlich-rechtlichen TV ein, die ein wertvolles analoges Kulturgut darstellen und zudem pädagogisch wertvoll sind. Zeitreisen. Die Piratenpartei spricht sich für eine intensive Erforschung von Zeitreisen aus mit dem Ziel, diese noch in diesem Jahrzehnt Realität werden zu lassen. Friedliche, nachhaltige und schonende Besiedlung des Mars. Die Piratenpartei setzt sich für eine friedliche, nachhaltige und schonende Besiedlung des Mars ein. MacGyver-Time, GO-Änderungsantrag. Der Geschäftsordnung für Bundesparteitage der Piratenpartei Deutschland wird als § 31a Folgendes hinzugefügt. § 31a, GO-Antrag auf MacGyver-Time. Absatz 1. Die Versammlungsleitung spielt die Titelsequenz der US-amerikanischen Fernsehserie MacGyver 1985 bis 1992 ab. Die Wahl der Staffel 1 bis 7 steht der Versammlungsleitung frei. Absatz 2. Die Rechte hat der Bundesvorstand im Rahmen der Geschäftsbesorgung für die Partei entsprechend zu klären. Die Links zu den entsprechenden Anträgen findet ihr in unserem Krähennest-Blog. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.